Das Schwarze Radio informiert. Ein Schimpfwort ist ein Wort, das eine Person mit einer stark abwerteten Bedeutung besetzt und sie auf diese Weise beleidigt oder heraussetzt. Zahlreiche Schimpfwörter verunglimpfen den Beschimpften, indem sie ihn mit Verunreinigung oder den Organen bzw. Produkten der Exkretion in Verbindung bringen oder als ekelhaft bezeichnen. Im Deutschen werden viele Schimpfwörter aus Wörtern wie Mutz, Dreck, Abschaum, Mist, Scheiße, Arsch, Pissen, Ekel oder Kotzen gebildet. Viele Schimpfwörter bringen den Beschimpften mit Genitalien in Verbindung, Fotze, Sackgesicht. Ebenso verbreitet sind Schimpfwörter, die aus sexuellen Handlungen abgeleitet sind, Wichser, Schwanzlutscher. Viele Schimpfwörter bezeichnen Personen als homosexuell, Schwuchtel, Homo oder transsexuell. Gesellschaftliche Gruppen, die mit solchen Schimpfwörtern stigmatisiert werden, münzen diese Wörter gelegentlich um, bis sie werden sind. Schwul. Wenn der Bezeichnungscamp mit einem eventuell auch erfundenen Tiernamen belegt wird, so wird ihm damit nicht nur das Menschsein abgesprochen, sondern eventuell auch die abwertende Bedeutung des betreffenden Tieres zugeschrieben. Der individuelle und regionale Schimpfwortgebrauch ist eine Erkenntnisquelle für Psychologen, da Schimpfwörter häufig mit Themen und Tabus verknüpft sind. Sie geben daher Abschluss über individuelle und kollektive Charakteristika. Andere Schimpfen wird in diesem Zusammenhang mit Stärke, Ordnung und Reinigkeit sind in Verbindung gebracht. dann keine Schimpfwörter im linguistischen Sinn. Gehobene sozialen Schichten vermeiden Schimpfwörter. So etwas sagt man nicht. Deshalb gibt es im gehobenen Sprachgebrauch erheblich weniger Schimpfwörter als in der Vulgärsprache. Das Radio hat informiert. Danke.